1 Live. 4 Sommerpause. Mit Curse. 1 for the trouble, 2 for the bass. Check me out as I rock this place. Schönen Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Curse. Und ich vertrete Klaus 4 heute hier. Viel Spaß. imagine dreams of passion flowing through my mind. And all the while I think of you. A very strange reaction. The more I see, the more I do. Baby, tell your body to come along, but white lines blow away. Roll. Rockin'. Roll. Ticket to ride, white line highway. Tell all your friends they can go my way. Pay your toll, sell your soul. Pound for pound costs more than gold. The longer you stay, the more you pay. My white lines go a long way, either up your nose or through your vein. With nothing to gain except killing your brain. Snow connected to my mind. And now I'm having fun, baby. It's getting kind of low. Cause it makes you feel so nice. I need some one-on-one, baby. Don't let it blow your mind away, baby. Go to your little highway. Cause white lines blow away. A million magic crystals painted pure and white. A multi-million dollars, almost overnight. Twice as sweet as sugar, twice as bitter as salt. And if you get hooked, baby, it's nobody else's fault, so don't do it. Rising. When the thrill is gone. No, I don't want you to go. A street kid gets arrested. Gonna do some time. He got out 3 years from now just to commit more crime. A businessman is caught with 24 kilos. He's out on bail and out of jail, and that's the way it goes. Athletes rejected. Governors corrected. Gangsters, thugs, and smugglers are thoroughly respected. The money gets divided. The women get excited. Now I'm broke and it's no joke. It's hard as hell to fight. White Lines in 1 Live. Und davor Under Fire von Curtis Blow. Ich habe mir gerade die erste Staffel Miami Vice wieder reingezogen. Inspiriert durch schöne Facebook-Kommentare, die ich von anderen Leuten gesehen habe, die gesagt haben, hier, Miami Vice von back in the days. Das war 1984 und deswegen habe ich Bock gehabt auf Rap von 1984. And it ain't till 12 till the party really starts. And I always had to be home by 10, right before the fun was about to begin. Crowds of people lined up inside and out, just for one reason, to rock the house. But in the daytime, the streets were clear. You couldn't find a good freak anywhere, cause the freaks come out at night. The freaks come out at night. The freaks come out at night. Now when freaks get dressed to go out at night, they like to wear leather jackets, chains and spikes. They wear rips and zippers all in their shirts, real tight pants and fresh mini skirts. All kinds of colors running through their head, and you can just about spot a freak anywhere. But then again, you could know someone all their life and might not know they're a freak unless you see them at night. Cause freaks come out at night. Freaks come out at night. Freaks come out at night. Freaks come out. Freaks come out at night. Jumping, the place is packed, and when the crowd's like this, I'm ready to rap. But before I can buzz around on the mic, freaks are all over me like white on rice. Freaks come in all shapes, sizes, and colors, but what I like about them most is that they're real good lovers. They do it in the park, they do it in the dark, but most freaks are known for breaking hearts. You can never tell what a freak is thinking of, and you may never catch a freak without at least one glove. They don't walk, when they step, they strut. Nine times out of ten, they drive you nuts. So take my advice, you don't stand a chance. Freaks are so bad, they got their own dance. So if you wanna live a nice, quiet life, do yourself a favor, don't come out at night. Cause freaks come out at night. Freaks come out at night. Freaks come out at night. Freaks come out. Freaks come out at night. Sommerpause mit Kurs. So I said this rhyme I'm about to say. The rhyme was there, but then it went this way. Took a test to become an MC, and Orange Chris became amazed at me. So Larry put me inside the scat to lack. The chauffeur drove off and we never came back. Dave cut the record down to the bone, and now they got me rocking on the microphone. And then we talking autographs and tears and laughs, champagne, caviar, and bubble bath. You see, that's the life that I lead, and you sucker MC is who I be. So take that and move back. Catch a heart attack, because there's nothing in the world that run the level like a cold chill at a party in a B-boy stand. And rock on the mic and make the girls wanna dance. Fly like a dove and come from up above. I'm rocking on the mic and you can call me Russ Love. I got a big long cat and not like a Seville, and written right on the side and read just to kill. So if you see me cruising, girl, just to move a step aside. There ain't enough first come, first serve basis. Cooling out, girl, take you to the death places. One of a kind, and for your people delight, and for your sucker MC, this just ain't right. Because you're biting on your life, you're cheating on your wife. You're walking around town like a hooligan with a knife. You're hanging on the app, you're chilling with the crew, and everybody knowing what you've been through. I'm with a 1, 2, 3, 3, 2, 1. My man Larry Lab, my name's DJ Run. We do it in the place with the highs and the bass. I'm rocking to the rhythm, want to watch it throw my face. Come down to the ground, you sucker MC, you sad face clown. You're $5 boy and I'm a $1 million man. You're a sucker MC and you're my fan. You try to bite lines or rhymes of mine. You're a sucker MC in a pair of Calvin Klein. Come see your sad face. Clap to the MC, and if you're ready, the people rap is steady. You're driving big cars, get your gas from Getty. I'm DMC in the place to be. I go to St. John's University, and since kindergarten I acquired the knowledge. And after 12th grade, I went straight to college. I'm light skin, I live in Queens, and I love eating chicken and collard greens. I dress to kill, I love to stop. I'm an MC. Microphone, all my rhymes are sweet delight. So here's the number one for y'all to bite. When I rhyme, I never quit. And if I got a new rhyme, I'll just say it. Cause it takes a lot to entertain. And sucker MCs can be a pain. You can't rock a party with the hip and hop. You gotta let them know you'll never stop. Your rhymes have to make a lot of sense. You got to know when to start. When the beats commence. Sucker MCs for Run DMC in 1 Live. Mein Name ist Curse und ich bin heute hier in Vertretung vom Guten. Na, anscheinend, ja, da kann man hier zwar anschalten, ausschalten und so, ne, aber irgendwie geht dann die CD aus. Na, kein Problem, whatever, ist jetzt halb so wild. Auf jeden Fall, wir probieren das jetzt nochmal. Zack, da läuft er auch schon wieder. Okay, alles klar, cool. Also, mein Name ist Curse, Mahlzeit, und wie man merkt, bin ich absoluter Vollprofi hier, technisch komplett versiert, bediene krakenartig das Pult heute Abend, aber hauptsächlich habe ich Bock, ein bisschen gute Musik zu spielen. Das war gerade Run DMC mit Sucker MCs, davor Freaks Come Out at Night von Houdini, und die ersten 4 Songs, die ich heute hier in der Sendung gespielt habe, sind Songs aus dem Jahr 1984. Ich habe in meiner Sendung Plan B hier vor ein paar Wochen mal so ein Rap-Special gemacht und aus ganz bestimmten Jahreszahlen Rap-Songs gespielt, und da bin ich so ein bisschen auf den Film gekommen und bin jetzt inspiriert gewesen durch Miami Vice, man glaubt es kaum, ja, ein paar Sachen von 1984 rauszusuchen, und habe mal ein bisschen gesucht. Es gab damals noch nicht diese krassen Überfluss an Rap-Musik. Heutzutage ist es so, dass ich, glaube ich, dass ich ganz viele Alben überhaupt nicht mehr kaufen kann, oder nicht mehr, selbst wenn ich sie kaufe, dass ich überhaupt nicht mehr in Ruhe hören kann, mich gar nicht mehr darauf einlassen kann. Aber früher war das ja so, zum Beispiel 1984, da gab es vielleicht 15 Rap-LPs oder 10 oder sowas, ja, die man dann kaufen wollte und sich anhören konnte, und die das Ganze geprägt haben, und dabei natürlich Curtis Blow, Grandmaster Melly Mel, Houdini und Run DMC. Ich bin ja zurzeit sehr so vertretungsmäßig unterwegs, da ich meine Sendung gerade nicht mache, aber halt Klaus vertrete jetzt und Mike Litt bei Clubbing vertreten habe vor einigen Tagen, und DJ Lasse und ich, wir haben uns hier ein bisschen ausgetauscht, was Mucke angeht. Das ist ja auch immer sehr schön, wenn man immer so krassen neuen Input bekommt. Und ich habe ihm einen Song vorgespielt, den ich entdeckt habe, als ich mal einkaufen war. Und der Typ, der da in einem Laden stand und ziemlich leger da abgehangen hat und Sachen verkauft hat, hat sich auf dem Laptop so ganz obskure Funknummern reingezogen. Und eine davon war Polyface von Aaron Broomfield. Und ich habe mich direkt in den Song verliebt, und vielleicht tut ihr das auch. Face. Gonna make you scream and holler. 1 Live. 4 Sommerpause mit Curse. Searching for a good time in the city where there's no one else around. And I know it's been a little while, but your number is the only one I found. Now we've had our share of ups and downs in the years that I came through your town. But let's put it all to rest and just have a night of one-on-ones when the conversation has begun. Put your head on my chest. There's something about you, girl, and it's rather strange. I wanna contact you, girl, and rekindle the flame. Fast-talking romantic with a highfalutin ways. But it's all about the impression you made on the first time I met you and stayed with me for days. And now I want that feeling back, but I'm not sure where to get it. You have the answer to that. And you say it's nothing but fun and games, but over the phone it's not the same. So let's try to cross paths. There's something about you, girl, and it's rather strange. I wanna contact you, girl, and rekindle the flame. When the Night Falls im Breakboard Remix von Chromeo und davor das fantastische Parlyface von Aaron Broomfield. Ich habe in meinem Leben ein einziges Mal, glaube ich, bewusst, ich kann für bestimmte Abende natürlich keine Verantwortung mehr übernehmen, aber ein einziges Mal bewusst so eine Art Karaoke gesungen. Es war in Freiburg im Jazzhaus mit so einer abgefahrenen Band, die eigentlich besteht aus so bildenden Künstlern, die dann alle sich überlegt haben, sie spielen aber auch ein Instrument und wir können nochmal irgendwie eine Band gründen. Die haben da so völlig wirr abgefahrenes Disco-Funk-Cover, Instrumental-Zeugs gespielt und so. Und die haben mich dann gefragt, ob ich nicht Bock hätte, vorbeizukommen und da mal mit denen zu performen und quasi Karaoke-Songs zu singen. Ja. Ey, und ich war so auf, okay, let's do it. Und dann wurde ich auch angekündigt, ja, Curse kommt vorbei und featured. Und dann bin ich so auf die Bühne und hab irgendwie Ain't Nothing Like a Hound Dog von Elvis Presley und Gimme the Night von George Benson gesungen und unter anderem auch Polyface von Aaron Broomfield. Und das war der absolute Party-Cracker, sage ich mal so. Max Tundra ist ein Producer aus England, der in den 80ern angefangen hat, auf dem Commodore Amiga 500 zu produzieren und hat dann Ende der 90er auf Warp Records seine erste Single rausgebracht, Children at Play hieß die damals, und später, als er dann einige Alben rausgebracht hatte, hat er sogar noch alte Remixe und alte Tapes von sich nochmal veröffentlicht, die er damals mit dem Amiga 500 gemacht hat. Ich kann mich doch noch daran erinnern, dass bei uns in der Schule war das, ey, wer ein Amiga 500 hatte, ne, das, da war mal der absolute Crack. Und der gute Mann hat 2008 unter dem Namen Max Tundra sein letztes Album veröffentlicht, hat auch 2010 angekündigt, dass es keine Alben von ihm mehr geben wird unter diesem Pseudonym. Aber dafür hat er jetzt ein Remake gemacht von einem Prince-Song. I wanna be the one you wanna mix it up, running. I wanna be your love. when you woke me in the morning, waiting for the sun to shine. Do the two-step all night, then you spin me round and catch me laughing as the sun would rise. Von der Gruppe Flight Facility. Flight Facilities machen so ein bisschen obskures Gewäsch um sich selbst. Behaupten, sie kommen aus Trinidad, Tobago, sind aber eigentlich, munkelt man, aus Australien. Haben Remixe für verschiedene Künstler gemacht und sind viel getourt und sind jetzt gerade an ihrem Album dran. Und das war, glaube ich, die erste Single wahrscheinlich von dem Album Foreign Language featuring Jess. Und der nächste Song kommt von einem schwedischen Duo. Und die heißen, haben auch was mit Fliegerei zu tun und heißen Air France. We'll be right back. Das ist Taicho gewesen. Das ist die erste Single von seinem demnächst erscheinenden Album. Das Album ist gerade fertiggestellt worden, laut seinem Blog. Und dieser Song heißt Hours. Den gibt's als Free Download. Übrigens auch den Song davor von der Gruppe Air France, dem schwedischen Duo Air France. Der Song davor hieß It Feels Good to Be Around You. Und der Song von Taicho heißt Hours. Ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt nach Taicho. Ich finde jetzt bei Taicho auf dem Blog einige Infos, aber jetzt nicht so wirklich die Infos, wo ich jetzt euch eine sehr große Geschichte darüber erzählen könnte, wer das ist und wer sich dahinter verbirgt. Ihr wisst es vielleicht besser als ich. Ja? Aber ich habe gesehen, dass es ein Mondkrater ist. Tycho anscheinend irgendwie der größte Mondkrater. Da könnte ich euch jetzt den kompletten Wikipedia-Eintrag vorlesen, aber das erspare ich euch und spiele stattdessen ein bisschen Mucke. Das hier ist Austria mit Lose It. Nice life. I'm never losing. Um 23 Uhr. Beratungen über Börsen, Talfahrt und Schuldenkrise. Bilanz zu größtem Heavy Metal Festival und das Wetter: morgen viele Wolken und Regen bis 19 Grad. Die Schuldenkrise und die Talfahrt der Börsen hat heute Abend zahlreiche Gremien beschäftigt. Die Europäische Zentralbank hat in einer Telefonkonferenz vor allem über die Lage in Italien beraten. Durchgesickert ist, dass möglicherweise italienische Staatsanleihen aufgekauft werden sollen. Auch beraten haben Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy. Sie legten eine Erklärung vor, in der sie den Rettungsfonds für angeschlagene Staaten noch einmal verteidigt haben. Und gerade sprechen die Finanzminister der 7 wichtigsten Industrienationen per Konferenzschaltung über die Probleme an den Finanzmärkten. Die Polizei in London hat nach den schweren Ausschreitungen im Stadtteil Tottenham eine Bilanz gezogen. Demnach wurden 42 Menschen festgenommen, 26 Polizisten seien verletzt worden, 2 liegen noch im Krankenhaus. Ein Scotland Yard-Sprecher sagte, dass sich Kriminelle unter eine friedliche Demonstration gemischt hätten. Hunderte Randalierer hatten in Tottenham Gebäude und Polizeiwagen in Brand gesetzt und Geschäfte geplündert. Das größte Heavy-Metal-Festival der Welt ist zu Ende. Etwa 90.000 Fans, unter anderem aus den USA und Australien, hatten in Wacken gefeiert. Jetzt ist in dem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein erstmal Aufräumen angesagt. Aus Wacken berichtet Claudio Campagna. Aus Sicht der Veranstalter und der Fans war das Festival ein Erfolg. Gelegentlicher Regen konnte die Stimmung nicht trüben. Höhepunkte waren die Auftritte der Metal-Veteranen Ozzy Osbourne, Motorhead und Judas Priest. Die Polizei lobte den friedlichen Verlauf des Open Airs. Handgreiflichkeiten gab es so gut wie keine. Außerdem nahmen die Beamten 9 Diebe fest, die sich nachts in Zelte geschlichen und Geldbörsen gestohlen hatten. Die Rettungssanitäter mussten mehr als 3000 Mal erste Hilfe leisten. Meistens hatten sie es mit Kreislaufproblemen zu tun oder mit Prellungen und Verstauchungen durch Gedränge vor der Bühne. In der Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach zum Auftakt die Bayern geschockt. Die Gladbacher siegten in München überraschend mit 1:0, maßgeblich durch einen Torwartfehler von Manuel Neuer. Dafür gab es für die Gladbacher Lob von Bayern-Trainer Heinkes. Borussia hat sehr gut organisiert gespielt. Sie haben dichten Abwehrriegel aufgebaut. Und zu allem kommt noch hinzu, dass wir dann einen Gegentreffer hinnehmen, der völlig unnötig ist. Und ja, das rundet natürlich dann letztendlich die Enttäuschung ab, die zweifelsohne bei uns natürlich vorhanden ist. Vorher hatte Leverkusen den Saisonauftakt verpatzt. Gegen Mainz gab es auswärts eine klare 0:2 Niederlage. 1 live. Sektorwetter. Heute Nacht hängen recht viele Wolken am Himmel und in der Eifel kann es auch regnen. Dazu Tiefstwerte zwischen 14 und 9 Grad. Morgen dann ein grauer und nasser Wochenstart, viele Wolken und dazu Schauer und Gewitter bei maximal 19 Grad. Köln und Castrop-Rauxel kommen allerdings nur auf 17, Bielefeld sogar nur auf 16 Grad. Auch am Dienstag weiter herbstlich, etwas besser wird's dann ab Mittwoch. Stauschau. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Feldheim und Kreuz Bad Oeynhausen. 8 Kilometer stockend und A30 Bad Oeynhausen Richtung Osnabrück zwischen Kreuz Bad Oeynhausen und Rehme. 2 Kilometer Stau. Eins live. 4 Sommerpause. Mit Curse. Jawohl, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Und in der zweiten Stunde will ich ein bisschen Rap-Musik spielen. It's the blackout, Rory got the back out. Showing my black ass, engine in the glass house. Started in the crack house, Obama went the back route. Killed Bin Laden, another four up in the black house. Still got the max out, pull a mask down like a mascot. Still trick with bitches, I would money her with ass shots. Good, had room for one more, I took the last spot. Re-up gang Peter, nigga, Yada hit the jackpot. Whole nother level, then you add fame. That's a whole nother devil. Legit drug dealer, that's a whole nother bezel. The carbon auto mall, that's a whole nother metal. But still keep it ghetto. Behind the scenes, pull strings like Geppetto. The gun blow steam, whistle like a tea kettle. Running like the rebels. You an LV sports shoe on a pedal. I let you niggas settle. Yeah. Trouble on my mind. I got trouble on my mind. Trouble on my mind. So much trouble. Said get him, so I got him. Tripped him, Bruce Palin, then I accidentally shot him. Then it ricocheted and killed the game. I'm a problem, cause I wanna fuck the world, but not a fan of using condoms. Harden my French, I'm going hard as my dick. When I envision my tip on the crust of bitch lips. Mr. Lipschitz has been tripping since I mentioned Reptar, Triceratops, dinosaur dick. I feel it in my gut. To kill these motherfuckers is a must, like the arm of my pits. You niggas coming shorter than a Bushwick Billy costume on sale during Christmas in Philly. Well, not really. It's getting kinda chilly. Let's hit a couple bars and get some bitches wet willies. Soaked getting jiggy with it. And Bel Air's riches with a bag of pills, couple berries, and a biscuit. Trouble on my mind. I got trouble on my mind. Trouble on my mind. So much trouble. Trouble on my mind. I got trouble on my mind. Trouble on my mind. So much trouble on my mind. On my mind. I'm a fucking walking paradox and a really shitty rapper in my favorite pair of socks. Iron pair of Dockers, two Glocks, cock screaming. With the speakers blasting a pair of pox. Yonkers 10 milli, you're silly. Thinking that this cream wasn't free, Willy. The feeling is neutral, the gang is youthful. And fucking tighter than Chad Hugo's pupils. It's Wolfgang and the. With the re-ups, a hell of a buzz. Rick James said cocaine's a hell of a drug. Who else could put the hipsters with felons and thugs? And paint a perfect picture of what selling it does. This is for the critics who doubted the chemistry. Two different worlds, same symmetry. In this black art, see the wizardry. When you at the top of your game, you make enemies. You'll never finish me. Trouble on my mind. I got trouble on my mind. Trouble on my mind. So much trouble on my mind. Trouble on my mind. I got trouble on my mind. Trouble on my mind. So much trouble on my mind. On my mind. Vier Sommerpause mit Kurs. Beach cruiser stacking on the handlebars. You can ride with me. We be rocking with the beach cruiser. Beach cruiser stacking on the handlebars. You can ride with me. We be rocking with the beach cruiser. Beach cruiser stacking on the handlebars. You can ride with me. We be rocking with the beach cruiser. Beach cruiser stacking. Street stacking. Hey yo, look, I'ma be 100 with you. If I can't get no money with you, I ain't running with you. I ain't even come and get you. I ain't being funny with you. Can't do nothing with you. Let your other cousins come and get you. Cause behind my nickels, look, I'ma find my pistols. And shoot my way up on the courtroom like I'm Brad Nichols. Look, it's a blessing from the heavens. Look if I ain't twist you. Cause normally the passenger seat will be dying with you. Look at you. Bullets is the issue. Bullets rip through tissue. Bullets rip through gristle. Let a physician fix you. Look, I'm a missile inside the silo. Cause I know that my flow is like white folks' assault rifles. Sometimes I might go psycho. Sometimes I might go Michael. I'm not no psycho. No, there's not no fucking typo. I type on iPhones. You versus me is a no-no. Right string, boom, yo-yo. rockin' with the beach cruiser, beach cruiser, stacking on the handlebars. You can ride with me. We be rockin' with the beach cruiser, stacking on the handlebars. You can ride with me. We be rockin' with the beach cruiser, stacking on the handlebars. You can ride with me. We be rockin' with the beach cruiser, stacking. Straight stacking. See all that mess they talking about? They never block them out. They never knock them out. Singles keep on popping out. See what people talking about. See what he talking about. See what she talking about. TYBO popping out. The mic on the right song in my palm. I strike on like lightning on. Like lightning on. My right palm is night palm. A icon in my time. Skate on your bike on. You fuck on your fight on. Let bygones be bygones. Come on. You can ride, you can go, you can slide, you can roll, you can fly, you can flow. Hypnotized by the spokes, it's a ride. If you smoke, we can ride to the stove. Meet up, time to re-up, drink a liter, heat up, light the weed up, eat the beat up, feed up, put your seat up, put your visa, eight out, this is a teaser. We be rockin' with the beach cruiser, stacking on the handlebars. You can ride with me. We be rockin' with the beach cruiser, stacking on the handlebars. You can ride with me. We be rockin' with the beach cruiser, stacking on the handlebars. You can ride with me. We be rockin' with the beach cruiser, stacking, straight stacking. We be rockin' with the beach cruiser, stacking on the handlebars. You can ride with me. We be rockin' with the beach cruiser, stacking on the handlebars. You can ride with me. We be rockin' with the beach cruiser, stacking on the handlebars. You can ride with me. We be rockin' with the beach cruiser, stacking, straight stacking. Die Neptunes sind beinahe schon totgesagte Producer in Amerika. Eine Zeit lang haben die Typen komplett alles klar gemacht. Und Neptunes und Timbaland haben eigentlich alles geprägt, was soundmäßig eine Zeit lang wirklich passiert ist. Und auf einmal waren sie weg vom Fenster, haben nicht mehr so krasse Produktionen gemacht oder zumindest keine Sachen mehr, die die Leute so innovativ empfunden haben wie die ersten Sachen von Neptunes. Und zurzeit tauchen die Neptunes aber immer wieder auf mit einigen Tracks, die quasi so auf gewisse Weise ihren alten Spirit wiederbeleben. Das waren jetzt zwei davon. Der Track, den ihr eben gerade gehört habt, ist von dem Rapper aus Virginia namens Fam Lay. Der hieß Beach Cruiser, produziert von einem Teil von den Neptunes, nämlich von Chad Hugo. Da steht auch auf der, es ist eine Free-Internet-Download-Single, da steht auf dem quasi Internet, fürs Internet designten Cover auch nicht drauf produziert von den Neptunes, sondern produziert von Chad Hugo. Das ist, glaube ich, auch selten. Und der Song davor, Trouble on My Mind, das war Pusha T featuring Tyler, the Creator von Art Future. Und das auch ein Ding von den Neptunes. Und jetzt geht natürlich wieder so ein bisschen, ein kleines bisschen so die Gespräche los. Okay, Neptunes kommen jetzt zurück und was geht als nächstes? Wir werden sehen. Die Sache ist so, dass sich an der West Coast gerade ziemlich viel tut mit Rap. Klar, solche Leute wie Odd Future oder Lil B erfinden Rap auf eine ganz andere Art und Weise jetzt nochmal neu und öffnen das nochmal in eine ganz andere Richtung. Und es gibt ganz viel Hipster-Rapper jetzt mittlerweile auch an der West Coast und an der East Coast. Also da gibt's jede Menge Gruppen, die jetzt aus dem Boden schießen und so sehr Left-Field schräges Zeug machen. Und jetzt gerade gibt's da eine Dame aus East Oakland, die von sich reden macht. Die hat 2010 ein Mixtape veröffentlicht, das heißt Kittens and Choppers. Und jetzt hat sie gerade einen neuen Track rausgebracht, der heißt Gucci, Gucci. Und da denkt man ja sofort dann an, okay, sie rappt über krasse Klamotten und ja, hübsch, hübsch, hübsch, toll, toll. Aber wenn ihr mal ganz genau hinhört, in dem Hook ist es nämlich genau umgekehrt. Bitches wear that shit so I don't even bother. I put that on my partner, I put that on my family. Oakland City represent, address me as your majesty. Yeah, you can kiss the ring, but you can never touch the crown. I smoke a million Swisher blunts and I ain't never coming down. Bitch, you ain't no Barbie, I see you work at Arby's. Number two, supersize, hurry up, I'm starving. Gnarly, radical, on the block I'm magical. See me at your college campus, baggy full of Adderalls. Call me if you need a fix, call call me if you need a boost. See them other chicken heads, they don't ever leave the coop. I'm in the coop cruising, I got the stolen plate. Serving all the fiends over there by the Golden Gate Bridge. I'm colder than the fridge and the freezer. I'm snatching all your bitches at my leisure. Strung out on compliments, overdosed on confidence. Started not to give a fuck and stop fearing the consequence. Drinking every night because we drink to my accomplishments. Faded way too long, I'm floating in and out of consciousness. And they saying I'm back, I'd agree with that. I just take my time with all this shit, I still believe in that. I had someone tell me I fell off, ooh, I needed that. And they wanna see me pick back up, well, where'd I leave it at? I know I exaggerated things, now I got it like that. Tuck my napkin in my shirt cause I'm just mobbing like that. You know good and well that you don't want a problem like that. You gon' make someone around me catch a body like that. No, don't do it, please don't do it. Cause one of us goes in and we all go through it. And Drizzy got the money, so Drizzy gon' pay it. Those my brothers, I ain't even gotta say it. That's just something they know. They know, they know, they know. They know, they know, they know. They know, they know, they know. Yeah, they know, yeah. That the real is on the rise. Fuck them other guys. I even gave them a chance to decide. Now it's something they know. They know, they know, they know. Yeah, I be yelling out money over everything. Money on my mind. Then she wanna ask when it got so empty. Tell her I apologize, happened over time. She says they missed the whole Drake, girl, don't tempt me. If they don't get it, they'll be over you. That new shit that you got is overdue. You better do what you supposed to do. I'm like, why I gotta be all that? But still I can't deny the fact that it's true. Listen to you expressing all them feelings. Soap opera rappers, all these niggas sound like all my children. And that's who you thinking is about to come and make a killing. I guess it really is just me, myself, and all my millions. You know that they ain't even got it like that. You gon' hype me up and make me catch a body like that. Cause I live for this, it isn't just a hobby like that. When they get my shit and play it, I ain't even gotta say it. They know. They know, they know, they know. They know, they know, they know. They know, they know, they know. Yeah, they know, yeah. That the real is on the rise. Fuck them other guys. I even gave them a chance to decide. Now it's something they know. They know, they know, they know. Money over everything, money on my mind. Tell them I apologize. Eigentlich will ich über so ein nices Ende gar nicht drüber quatschen, aber ich tue es trotzdem. Das war Drake mit Headlines aus dem kommenden Album Take Care. Das ist die erste offizielle Single aus dem Album Take Care. Und auch der Track ist wieder ein Free-Download-Track von Drake, die erste offizielle Single. Am 24. Oktober kommt das Album, das ist sein Geburtstag. Und er hat vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass er unter anderem ein Feature mit Stevie Wonder drauf haben wird. Da bin ich sehr gespannt. Stevie Wonder hat mit Busta Rhymes kollaboriert vor einigen Jahren. Und das hat zu dem Song Been Through the Storm geführt, der für mich einer der besten Tracks auf dem damaligen Album war von Busta. Also ich bin sehr gespannt auf das Collabo-Ding von Drake und Stevie Wonder. Headlines, der Song, den wir eben gerade gehört haben. Drake wurde nachgesagt, er hat eine Affäre mit Krayshawn, die wir vorher gehört haben mit dem Song Gucci Gucci. Jetzt gleiten wir hier in der Sendung so ein bisschen auf so ein Boulevard-Level und sprechen ganz exklusiv über die Affäre oder vielleicht doch nicht Affäre von Drake und Krayshawn und wie es dazu gekommen ist und so weiter. Nein, tun wir nicht. So, wir machen weiter. Und zwar mit Das Racist. Das ist eine Gruppe aus, ja, die heißen tatsächlich Das, so, ne, D-A-S, dann und dann Racist. Und das ist eine Gruppe aus New York, die, ja, man schimpft es vielleicht Hipster-Rap. Die halt auch für diese neue, andere, innovative Art von Hip-Hop stehen, die eine gewisse andere Energie in die ganze Sache reinbringen. Die Jungs haben 2 Alben veröffentlicht als Mixtapes, die man auch frei downloaden konnte. Und jetzt veröffentlichen sie ihr offizielles erstes richtiges Album. Und dafür muss man dann auch zahlen, ne? So. Und das Album wird, soweit ich weiß, Michael Jackson heißen. Und die erste Single heißt auch Michael Jackson. Und nicht nur ist das ein etwas crazy Titel, sondern auch noch auf dem Cover sind auch noch 2 Flugzeuge, die in Türme reinfliegen. Also viel Spaß quasi auf dieser Platte. $1 million, you feel me? Holla, Michael Jackson, $1 million. me stabbed him. Chill him, we in Manhattan. Let's move the static to static. Move the static to static. Let's move the static to Queens. Damn, you crazy, Haynes. Damn, it's very true. That's how we do. Michael Jackson, $1 million. You feel me? Holla. Michael Jackson, $1 million. You feel me? Holla. Michael Jackson, $1 million. John. Yeah, got my partner Yellow Wood with me. Yeah, what's up, Yellow? You know it's time to crank the club up again. Let's go. You ain't gotta lay down in your bed to know you already fucked up. Letting me in the motherfucking game is like letting me drunk driving your truck. When Yellow Wood arrived in this club, already had five in my cup. I done took another hit, I done ran into a bitch that's looking lifeless and stuck. Baby, hey, what's wrong with you now? What you ain't happy with? Where's the bottles? Mad cause I'm in VIP with a fucking Jack bottle with Tom, Dick, and Harry. But I got up in this bitch with a tank top cause I spit so very darn quick and scary. That's why they're so quick to compare me. But fuck the critics with a spike dick when it can fit barely. They probably think I'm a Limp Bizkit, this bitch jelly. But I put them in the woods, I'm a redneck. I'm a hick, tell me. Go ahead, yeah. What the fuck does it matter to me? Cause after me, there only be wannabes. And mostly, ain't never gonna bees. Yeah, in this forest, I'm a lonely tree. My limbs are covered in tattoos and my roots, they run deep. I'm two bottles shouting, yeah. Two bitches waiting, yeah. Two teens, that's a win-win situation. Happy birthday, happy birthday. I'm feeling brand new. Ah. Drinks on me, for me, not you. Up in the club, don't give a fuck. Up in the club, don't give a fuck. Up in the club, don't give a fuck. Don't give a fuck. Don't know what to say after that first verse. I mean, like, damn, I just killed it. What the fuck am I supposed to do with this cow? I done already milked it. Smoking another cigarette, unfiltered. They call anything that I'm feeling. That it broke me down so many times before that I'm no longer rapping. I'm building with one brick, two brick, three brick, four. Hey! Underneath the steps of my single wide floor. Raised by them dope boys, so I know how them things look. Thanks for the recipe. Rest in peace, Wayne Bush. I don't cut my shit, I don't break it down for you motherfuckers out there waiting around for some rap savior. You better look up at what it is that you facing now. Cause Jesus drives a Harley, yeah. The devil wears Prada, yeah. If God was one of us, he'd probably drink vodka. I still kick it at the party when I get rich. Cause rich or broke, I'm still as dope. The realest ain't as real as this, nah. Dead or alive, I put a stamp in this bitch. You'll never see rock and roll do hip hop like I did, huh. Two bottles shouting, yeah. Two bitches waiting, yeah. Two teens, that's a win-win situation. Happy birthday, I'm feeling brand new. Ah. Drinks on me, for me, not you. Up in the club, don't give a fuck. Up in the club, don't give a fuck. Up in the club, don't give a fuck. Up in the club, still don't give a fuck. It's ghetto vision. Yeah. Shady. Yeah. Still don't give a fuck. Nah. Your boy Lil Jon. We rep the South. Happy birthday, Alabama. Hey. Hey. Up in the club. Yeah. Don't give a fuck. Crack smack, coke, dope, crack smack, coke, dope, crack smack, coke. Yeah. Coke, dope, crack smack, coke, dope, crack smack, coke, dope, crack smack, coke. Weed, easy, coke, dope, crack smack, coke. Let me start this off the right way, y'all saying? Remix, I'ma have to do it like it's never been done. I'ma have to kill it like it's never been won. Nigga, that was with the nigga in attention. Like, what? I do and I move it. However the fuck I won't do and if a nigga try to stop me, try to block me, then I'm probably gonna give it to him quicker than a Kawasaki. Moving top speed out. I'm a Chris Brown nigga, look at me now. Came from the motherfucking bottom to the top. Now rain, little niggas that was hating on the block. I'm the same little nigga that was trying to get a drop. Now the range got the bitches going crazy as fuck. Like, ow, look at that nigga J-Dow. Sing that song called Go, let's go. Coke, coke, dope, crack, smack, coke, dope, crack. Coke, coke, dope, crack, smack, coke, easy, easy, coke, dope, crack, smack, coke, coke, dope, Niggas already know what I be doing when I be getting on these records and fucking up everything and be rocking up everything and be shutting up everything and every other nigga dead. The way I come and I kill and I give a crackin' and I make them dumb and I make them bugger, hit them back, I make a nigga fillin' and I give them shots, killin' up a track. Yeah, I know it ain't fair. Alright, I'ma chill. Fuck that a lot, bitch. Bust it back and do it again. You know I'm a blah. They say that I'm the nicest and I'm hoping you know it's the fact. That nigga flow priceless. They need to know how to act. Whenever I get up on the beach, you know I'm coming for your food because you know I gotta eat and every nothing you can do because I'm running through the street and when I step up in the building, know I'm coming with the heat because I got that. Dope like riding on I-10 on 95 North, putting cushion in the wind with a cup full of gin. Your bitch and a friend, you only see the top of her head popping. She got the motivation on time bound. Pack it out on the pussy, I'ma knock it out. When I get through, nigga, we can swap it out. Talk shit, get a clock locked in your mouth. I admit that your bitch dumb, but I'm all in her mouth like Invisalign. The girl of the way that I dick down. That's her, I'm a dick now. I go to your spot, park hard as a rock, walk in, homeboy, I got a key, I never knock. She call me Uncle Luke, cause I make a pussy pop. You stay in the trap, but I live in the mouth. Coke, dope, crack, smack, coke, dope, crack. What I see, bang. See, the thing is, Buster told me he want me to get on this thing like I'm on all these drugs. You see me, man? So let's go. Track and I hit it from the back and all the motherfuckers acting like they don't know how to act until I pull up in the Cadillac, start with a Mac in my lap, laugh at that. Ain't too much funniness, I'm getting to the money bits. And if a nigga wanted it, a nigga take a run at this. I can show I be running, say niggas know I be on my shit. 3 or 4 with the money's in my hummus, shit. Go. Is that fucking with the pistol? Nope. Never drop ball like a soap on a rope. Niggas can't cope, so they take another tote. Somebody better come and tell these motherfuckers that I never give a fuck about it. Tell a motherfucker, but if somebody smell a motherfucker rat, then go and tell his ass, hey, the pistol been spitting ass. Hört eins live. Der Song heißt Coke, Dope, Crack, Smack, Remix. Das ist J. Doe featuring Busta Rhymes, T-Pain und David Banner. Wie der gute Mann auf dem Song sagt. Davor von Yellow Wolf featuring Little John, Hard White. Yellow Wolf ist gesigned bei dem Label von Eminem, bei Shady Records, arbeitet gerade an seinem ersten Album oder beziehungsweise an seinem zweiten Album, was diesen Sommer erscheinen soll. Und auf beiden Songs Double Time Rap, ja. Und Chris Browns Look at Me Now Remix hat ganz schön eingeschlagen. Da war auch Buster drauf und hat auf Double Time komplett zerstört. Lil Wayne natürlich auch, aber Buster halt so, wow, ja. Und das sorgt dafür, dass jetzt einige Leute so Buster-mäßige Double Time Songs rausbringen. Und ist gut, ist ein bisschen exciting für Rap. Chris Brown, der hat jetzt dadurch, dass wie drücke ich das jetzt aus? Das ist jetzt eine schwierige Situation. Also auf jeden Fall, durch das Bad Boy-Image, was er bekommen hat, verdienter und logischerweise, so assi Bad Boy, ja, Styles, hat er sich wahrscheinlich gedacht, da muss er jetzt mal irgendwie, ein bisschen irgendwie was machen und muss mal irgendwie diesem Image entsprechen. Jetzt hat er ein Rap-Mixtape gemacht, wo er komplett drauf rappt. Damit möchte ich euch jetzt aber nicht hier verseuchen, sondern ich will euch was vorspielen von Frank Ocean. Live. 4 Sommerpause mit Curse. Dream. Killer.

though you were my first time. A new feel, it won't ever get old. Not in my soul, not in my spirit, keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. About his money in the city where she's from. Her intention is the paper, she don't need no fucking love. She's spilling all this liquor, trying to pass me all these cups. Well, baby girl, I'm phoning and somebody should have told her. I popped one. Fuck it, I popped one. Oh girl, I'm on one. Fuck it, I popped one. I popped one. Girl, I'm lying, I'm on a few. Don't you worry, this ain't new. Can we take this to your spot? I'm on a fiction number two. 'Cause I popped one. Oh, fuck it, I popped one. Fuck that. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Does it shoot? Hört 1 live. 4 Sommerpause. Der gute Klaus gönnt sich eine Auszeit. Und mein Name ist Curse. Und was ihr eben gerade gehört habt, das ist The Weeknd gewesen. Und der Song heißt Trust Issues. Und davor 2 Songs von Frank Ocean. Thinking About You und Dream Killer. Und ich bin so ein bisschen auf dem Film jetzt, irgendwie Gesangsmucke zu hören. Aber ich habe was dabei. Was ich mir neulich besorgt habe, was ich sehr abfeiere. Das ist Subtract, der Producer Subtract. Und der Song hier featured Little Dragon und heißt Wildfire. Rushing in the night like a shockwave, would it be bad? Crying in my sleep. to me someone like you. She made me better. Less love and trust rolled in one. I just can't stop, no. So high, I'm not even high, imagine how high. Das sind die Schweden, beziehungsweise, ja, Schweden sind es. JJ mit einem Feature von tatsächlich, man glaubt es kaum, Neo. Der Song heißt We Can't Stop. Der ist Teil von einem Adult Swim Singles Programm. Davon habe ich einige Songs schon in meiner Plan B-Sendung donnerstagsabends gespielt. Das ist auf der Website Adult Swim immer eine Sommergeschichte, wo die mit mehreren Künstlern zusammenarbeiten und auch verschiedene Kollaborationen von Künstlern vielleicht mit diesen Künstlern gemeinsam konzipieren und über den Sommer immer wieder mehrere Songs releasen, die zum freien Download sind, die diese Künstler halt speziell für dieses Adult Swim Singles Programm machen, wie zum Beispiel hier JJ, We Can't Stop. Davor der Producer Subtract mit dem Song Wildfire featuring Little Dragon. Matthew Deer ist ein DJ und Producer aus Texas und ich habe heute gesehen, dass es ein neues Video gibt zu einem Song namens Slow Dance aus einem Album, was er letztes Jahr, also in 2010, schon veröffentlicht hat. Das Album heißt Black City und ist sehr interessant. Aus dem Album ist auch der nächste Song hier und der heißt I Can't Feel. Gotcha. We'll be right back. Live. Infos. Mit Benjamin Paris um Mitternacht. EZB will weiteren Ländern helfen. Gladbach siegt überraschend bei Bayern München und das Wetter grau, nass und eher kühl. Die Europäische Zentralbank will weitere kriselnde Euro-Staaten stützen. EZB-Präsident Trichet erklärte nach einer Krisensitzung, dass von weiteren Ländern Staatsanleihen gekauft werden sollen. Welche Länder das sind, ließ die EZB aber offen. In der mehrstündigen Telefonkonferenz ging es aber offenbar um Italien und Spanien. Vorher hatten schon Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy über die Schuldenkrise beraten. Sie stellten sich in einer gemeinsamen Erklärung noch einmal hinter den Euro-Rettungsfonds. In Deutschland müssen sich Flugreisende kommende Woche auf Streiks einstellen. Die Fluglotsen haben ihre Drohung wiederholt, den Flugverkehr lahmzulegen. Ein Termin steht nach Angaben der Gewerkschaft schon fest, er soll aber noch geheim bleiben. Der Streik soll 24 Stunden vorher angekündigt werden. Schon letzte Woche hatten die Fluglotsen streiken wollen, der Termin war aber in letzter Minute per Gerichtsentscheidung gekippt worden. Die Telekom will die Kosten für den Ausbau des schnellen Internets nicht alleine tragen. Der Deutschlandchef des Unternehmens brachte im Fokus eine Beteiligung der Hausbesitzer ins Gespräch. Weil die Telekom die geschätzten 50 Milliarden Euro Kosten nicht komplett aufbringen könne, müssten auch die Eigentümer für schnellere Glasfaserleitungen zahlen. Nach dem Willen der Bundesregierung soll bis 2014 jeder dritte Haushalt über das schnelle VDSL verfügen. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach zum Auftakt für eine Überraschung gesorgt. Die Gladbacher gewannen beim Rekordmeister Bayern München mit 1:0. In der 62. Minute gab es einen Torwartfehler von Nationalkeeper Manuel Neuer, wodurch der Gladbacher Kamago den Siegtreffer erzielen konnte. Der Gladbacher Torhüter Marc-André Ter Stegen war zufrieden. Wir haben von Anfang an gesagt, wir fahren nicht dahin, um Punkte zu verschenken. Wir wollen als Einheit auftreten, das haben wir heute, denke ich, gemacht. Jeder hat für den anderen gefightet, gekämpft und das ist dann vielleicht am Ende das Resultat, wenn man wirklich Gas gibt. Vorher hatte Bayer Leverkusen den Auftakt verpatzt und auswärts bei Mainz verloren. Der FSV gewann klar mit 2:0. 1 live. Sektorwetter. Heute Nacht hängen recht viele Wolken am Himmel und in der Eifel kann es auch regnen. Dazu Tiefstwerte zwischen 14 und 9 Grad. Morgen dann ein grauer und nasser Wochenstart. Viele Wolken und dazu Schauer und Gewitter bei maximal 19 Grad. Moers und Bad Oeynhausen kommen auf 17, Bergheim auf 18. Auch am Dienstag weiter eher herbstlich. Etwas besser wird es dann ab Mittwoch. Stauschau. Alles frei, gute Fahrt. Eins live. Vier Sommerpause. Mit Curse. Und dem großartigen neuen Song von Gauntlet her, Tapban. Wunderschön. das muss man genießen, den Hall da am Ende. Das war ein Woo Live aus Manchester mit dem Song Dirt und davor Gauntlet Hair aus Colorado mit dem Song Tap Bank. Für mich zwei der sehr geilen, schönen, sphärischen, atmosphärischen Indie-Mucke-Bands, die zurzeit da draußen rumfliegen. Großer, großer Spaß. Diese junge Dame heißt Alex Winston, ist aus Detroit, wohnt jetzt in New York und macht grandiose Mucke. Kill the bitch that bats an eye. Das ist Go Outside von Cults im Manahan Street Band Remix in 1 Live. Und davor von der großartigen neuen Sängerin Alex Winston, der Song Velvet Elvis. Und wobei neun großartigen Sängerinnen sind, vor kurzem ist eine neue Dame quasi auf die Bildfläche getreten. Sie heißt Lana Del Rey. Und wenn man sich so anguckt, was sie macht und anhört, was sie macht, das ist wirklich so eine komplett aus stilikonischen Vorbildern zusammengeschnipselte Geschichte. Und ich glaube, so das, was Lady Gaga halt mit Madonna und solchen Leuten macht, das macht sie mit Brigitte Bardot und anderen Dingen. In ihrer Bio steht, sie liebt französische Filme, Achterbahnen und bezeichnet sich als die Gangster Nancy Sinatra. Und so hört sich das Ganze an. Der Song hier heißt Video Games. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the the old stars living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than now you do. If you ever had a real heart, I don't think you'd know where to start. Coming Down von den Dum Dum Girls aus Kalifornien. Die Sängerin, Didi, nennt, hat den Song quasi Slow Burner genannt und sagt über den Song, dass es wirklich darum geht, sich die elementaren Fragen im Leben zu stellen und so wahnsinnig fertig zu sein und mit den schwierigen Dingen im Leben nicht klarzukommen, dass man wirklich sich grundlegende Fragen über das Leben an sich stellt. Der Song gefällt mir sehr gut. Es ist die erste Single oder zumindest ist das erste Zeichen, dass sie von ihrem neuen Album von sich gegeben haben. Das neue Album kommt diesen Sommer und es heißt Only in Dreams. Und wenn der Sound so ist, komplett, ich glaube, interessant, interessant. Davor war der Song, den wir gehört haben, Best Coast mit How They Want Me To Be. Und Bethany Costantino von Best Coast hat so einen kleinen Text zu diesem Song geschrieben, den sie nämlich im Internet auch veröffentlicht hat, den Song. Und sie hat geschrieben, ey, die Arbeiten an einem neuen Album, an einem zweiten Best Coast Album dauern so wahnsinnig lange und es tut mir unglaublich leid und ich bin viel auf Tour und ich würde viel lieber gerne ins Studio gehen, aber es wird einfach noch lange dauern und deswegen wollte ich euch einfach mal so einen Song unter die Nase reiben, an dem wir gerade arbeiten, das ist noch nicht gemixt und so weiter. Hier, hört einfach mal, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Wir werden ihn wahrscheinlich nochmal aufnehmen, etc., etc., etc. Aber ich wollte ihn euch auf jeden Fall schon mal vorspielen. Der Song heißt How They Want Me To Be und davor die neue Hype-Sensation Lana Del Rey mit Video Games. Social Networks sind eine wunderbare Sache, vor allem weil man oft, wenn man denn will und gewillt ist und Bock hat, sehr, sehr, sehr gute Musik entdecken kann. Ne? Die Freunde, die posten dann die ganze Zeit irgendwie hier ihr Lieblingssong oder weißt du noch dies, weißt du noch das. Und ich habe schon einige Sachen entdeckt, echt über diese Social Network Sachen, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Und bei manchen Sachen wundert man sich, warum man von denen eigentlich vorher noch nichts gehört hat. Und so war es auch bei der folgenden Sache. Casper hat vor ein paar Tagen auf Facebook einen Song von einer Band gepostet, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, aber die einfach grandios sind. Die Jungs kommen auch aus Deutschland, heißen Findus und der Song heißt Hafen City. Geschichten erzählt, nur die Wahrheit. Da reitet es weg, das Pferd. Cowpoke ist es von Javelin, von dem Album Canyon Candy. Und Javelin waren eigentlich gar keine Band, die so Cowboy Mucke gemacht haben, sondern die waren eigentlich elektronisch sample-lastig und haben krass geile Remixe gemacht für Neon Indian unter anderem auch und sehr innovative Sachen gemacht auf dem Brownswood Bubblers Sampler von Giles Peterson, Wahnsinn drauf. Und jetzt haben sie sich dazu entschieden, dieses neue Ding zu machen, was völlig anders ist, als was sie vorher gemacht haben. Wie sie jetzt klingen, habt ihr eben gehört, und wie sie früher geklungen haben, das hört ihr jetzt. Das ist der Track von dem Brownswood Bubblers Sampler, der heißt Intervales Theme, Javelin. Dieses großartige Stück Arrangement ist Surgeon von St. Vincent aus dem Album Strange Mercy und davor Look von Sébastien Tellier, den ich immer wieder sehr gerne spiele und sehr gerne höre. Vielen Dank, dass ihr heute am Start wart. Mein Name ist Curse. Ich werde jetzt noch ein, zwei kleine, schöne, ruhige, entspannende Weltmusik für euch spielen. Wenn ihr Lust habt, ich bin nächste Woche wieder am Start. Nächste Woche vertrete ich Klaus wieder am Sonntagabend. Und das wird sich auch durch den August so durchziehen. Ich bin jetzt also 4 Sonntage im August da. Und am 6. September vertrete ich Klaus auch einen Dienstag. Das ist dann Dienstag, der 6. September. Da wird es auch von mir so eine Art Spezialsendung geben, wie ihr sie auch von Klaus kennt, also mit Texten und dazu passender Musik. Ist auch mein Geburtstag, vielleicht lasse ich mir irgendwas einfallen, werden wir mal sehen, schauen wir mal. Also, vielen Dank, dass ihr da wart, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend Und das hier ist My Boo, so ein so R&B-Classic in Bamlam A-Cab Remix. Mein Name ist Curse. Gute Nacht.